We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. So, da sind wir wieder mit Rim Protection. Von der Pause habt ihr eigentlich nicht viel gemerkt, weil es ist eine Aufzeichnung, aber es sollte cool wirken. Ja, vielleicht haben wir das nächste Mal noch Pausenmusik rein oder so. Mal überlegen. Könnt ihr mal einen Vorschlag machen. Wir haben ja nur schon unser Intro mit Jingle und Tralala und dann Barbecue Chicken als Abschluss. Aha, sag ich da nur. In jedem Fall, vielleicht habt ihr eine Idee für nette Pausenmusik, die wir immer mal reinschneiden können, dass wir quasi die einzelnen Themen unterteilen. Da ist uns jetzt noch nichts vor den Wecker gelaufen, könnt ihr mal machen. Wir wollten ja jetzt mit, das hatten wir ja schon im ersten Podcast angekündigt und im vierten Basketball 101 Tutorial. Jetzt kommt's, wir gucken uns, wie viel sind es, drei? Ja. Drei große, derzeit weit verbreitete Trade-Szenarien an, beziehungsweise Trade-Diskussionen. Ralf, leg doch einfach mal los. Ich leg einfach mal los, also ihr werdet das schon mal einleiten, ihr werdet merken, alle drei Szenarien, die wir uns angucken, klingen auf dem Papier schön, mögen manch einem Fan von den Mannschaften, die da als Empfänger gehandelt werden, gefallen, aber die Realität ist sehr weit davon entfernt. Deswegen, und gerade weil die Realität sehr weit entfernt ist, aber es doch ganz schön durch die Medien ging, würde ich mir einfach mal so ein bisschen die Sache mit den Cavs, New York, Celtics und den Knicks angucken. Da kam nämlich mal Anfang der Woche irgendwann mal so dieses Gerücht auf, hey, die Celtics wollten ja 2014 schon Love haben, dann kam aber die Geschichte mit LeBron und der konnte dann irgendwie Love überzeugen oder die Celtics konnten nichts Entsprechendes bieten. Ja klar, du hast die Möglichkeit zwischen, hey, wir sind gleich Contender und zwischen, oder, naja, wenn du 30 bist oder 31, dann könnte man Contender sein. Jedenfalls ist es jetzt wieder ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch ein Anstoß zu sein, dass Leute wahrscheinlich der Meinung sind, Carmelo hat langsam in New York die Schnauze voll bezüglich auch von Ring entfernt zu sein und manch einer nennt sogar als Begründung, die beiden Bros, LeBron und Carmelo, möchten gerne nochmal zusammenspielen. Also, um es kurz zusammenzufassen, der Deal hätte so ungefähr so aussehen soll oder soll angeblich so aussehen, dass halt Carmelo zu den Cavs geht, die Celtics kriegen Love und dafür kriegen dann halt die Celtics von die Knicks von den Celtics eigentlich nur ein paar Picks und eventuell Roleplayer. Und Moskow soll ja von Cleveland dann im selben Atemzug zurück nach New York wechseln. Ich glaube, das hat was mit der Differenz zwischen wie viel Carmelo von denen ja und wie viel Love verdient zu tun. Also ihr merkt, gerade weil es auch eine Dreier-Team-Trades sind mit das komplizierteste. Zum einen überhaupt erstmal die zusammenzustellen, dass alle drei Teams zufrieden sind, die finanziellen Spielräume erfüllt werden. Noch komplizierter ist es aber auch für Fans, gerade wenn es um Gerüchte geht, da überhaupt durchzublicken. Manchmal hat man sogar im Nachhinein ein Problem durchzublicken, wenn man sich abgeschlossene Dreier-Team-Trades anguckt. Ich weiß, wir hatten da mal letzte Saison einen, haben wir beide uns mal angeguckt und haben, ich glaube, 10 Minuten gebraucht, um durchzublicken, wer wohin ist. Kleine Info, das war der Trade, wo Carter Williams unter anderem bei den Bucks gelandet war. Das war zum Beispiel so ein Ding, wo viel mit Picks und so geschoben wurde. Zurück zum Thema. Ist es überhaupt realistisch? Ist es sinnvoll? Ich hatte sogar jetzt mal von der deutschen Cavs-Seite das Gerücht aufgeschnappt. Wo sie es her haben, weiß ich nicht. Dass sogar noch ein Crowder von den Celtics bei den Cavs gelandet ist. Als ich das Christoph gezeigt habe, ist ihm fast die Hutschnur geplatzt. Absoluter Schwachsinn. Und ich sage euch jetzt mal kurz, warum, bevor Ralf weitermacht. Aus dem einfachen Grund, guckt euch Jay Crowder an, guckt euch die Boston-Spieler an, dann seht ihr erstens, wie wichtig der als Anker des Spiels ist, der Defensive und des ganzen Teams. Ihr seht gleichzeitig, wenn ihr wisst, wie Crowder bei den Mavericks gespielt hat, da war er nicht schlecht, aber jetzt nicht überragend, wie sehr er sich entwickelt hat. Und drittens einfach die Statistiken, das ist ein unheimlich wichtiger Mann für Boston und die würden sich ja quasi ins Bein schießen. Ja, die kriegen mit Love einen, der sicherlich, wenn er in der richtigen Situation ist, seine Videogame-Nummern wieder hinlegen kann, mit 17, 18 Rebounds und 28 Punkten und schlag mich tot. Aber du schwächst ja die Starting Five. Du hast ja noch gar keine Starting Five zusammen, wo du sagst, die ist gut genug, um die Playoffs zu machen. Und dann nimmst du automatisch einen deiner wichtigsten Bausteine raus, nur um einen Spieler zu adden. Da hast du Isaiah Thomas und Kevin Love. Da hast du unheimlich viel gekonnt. Insofern sehe ich da eher, sehe ich das eher nicht, den Gesamttrade. Beim Gesamttrade dieses ist richtig, also wo ich jetzt auch sage, wenn man sich jetzt anguckt, was die einzelnen Teams kriegen, kann man das ja auch nochmal kurz bewerten. Also dir würde ich so ein bisschen widersprechen, jetzt unabhängig davon, in meinem Szenario würde Kahada auch bleiben. Wenn man dann zum Beispiel einen Lee vielleicht von Boston wegkriegt, ich lasse jetzt mal den ganzen finanziellen Kram außen vor, da könnte man das, kann man ja noch irgendwie schieben. Einen Love bei den Celtics wäre in diesen gesamten Konstellationen noch das Sinnvollste, finde ich. Weder ich sage nicht, dass Love nicht sinnvoll ist für die gesamte, ja, ich sage, Crowder dafür herzugeben. Das ist richtig. Das hab ich, deswegen habe ich ja gesagt, Crowder würde da bleiben. Also das wäre vielleicht sogar für beide ein Win-Win, weil dann Love wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken könnte und vielleicht wieder ein bisschen mehr wie zu den Timberwolves-Zeiten spielen kann, aber ein qualitativ besseres Backup neben sich hat. Oder naja, Backup neben sich, ich weiß, Backup steht hinter einem. Egal, ihr wisst, was ich meine. New York... Ja, wenn man jetzt so sagt, ich denke da gerade an unsere Rookies, um Porzingis aufzubauen. Und wenn wirklich wenn Moskow zurückkommt, er ist kein Schlechter, das hat man in der letzten Saison bei den Cavs gesehen, aber irgendwie hinkt er dieser Form plötzlich wieder hinterher und ist irgendwie da, wo er vor seinem Trade bei den Cavs war, als hätte er mal so ein halbes, dreiviertel Jahr einen Hoch gehabt. Dann kam die Summer League und jetzt bin ich wieder der, naja, der Alte, der, ja, ja, es gibt schlechtere, es gibt bessere, einfach so ein Endcenter, der da ist. Das ist einfach mal ein durchschnittlicher Spieler. Ja, der Center, der da ist. So, vor letzter Saison oder Ende letzter Saison war einer sicherlich der defensiv imposantesten. Mittlerweile sind wir sicherlich wieder eher bei durchschnittlich. Ja. Ich persönlich muss ganz einfach sagen, also der Trade würde in mehreren... Ich habe gar nicht über die Cavs gesprochen. Du hast noch nicht über die Cavs? Ich dachte... Nee, zu dem wollte ich ja eigentlich gerade kommen. Na, dann also, sprich jetzt über die Cavs. Ja, merk dir, was du sagen wolltest. Ich weiß, viele deutsche Fans kriegen bei auch diesen Big Three wieder feuchte Träume, aber merkt euch mal bitte eins, also für meiner persönlichen Ansicht und auch vielleicht auch irgendwo ein Zeichen an Griffin, die wahre NBA ist kein NBA 2K, genauso wenig wie der Fußball in FIFA ist. Versteht irgendwo, ein Big Three kann nicht immer funktionieren. Das ist irgendwo diese schöne, drei sind einer zu viel. Manche werden jetzt vielleicht sagen, hey, Golden State hat auch Big Three. Ich sage, nein, Green ist ja gerade in Bezug auf Scoring überhaupt kein Teil davon, sondern er ist eine ideale Ergänzung, der da noch ein bisschen nach oben pusht, wo vielleicht Curry und Thompson, als wenn man so sieht, die Big Two raushauen. Die Bulls haben es auch mit einem Big Twos geschafft, mit Jordan und Pippen. Die Lakers mit Kobe und Shaq und später nochmal mit Kobe und Paul. Drei, das ist einfach, überlegt doch mal. Außer mit dem Szenario, LeBron sagt, ich mache mehr Assists, weniger Scoring, aber das ist eine andere Geschichte. Aber einer kommt doch immer zu kurz, wenn zwei alleine schon 50, 60 Punkte auflegen. Und von daher, man sollte sich von dem Traum verabschieden, dass es mit dreien klappt, weil man sieht es jetzt schon in der zweiten Saison wieder, es klappt nicht, jedenfalls nicht so, wie man sich das erträumt. Ich persönlich, vielleicht würde eher... Nehmt die nichts raus, macht irgendwie mit den Cavs Celtics, dass da, es ist vertraglich natürlich sehr, sehr kompliziert durch den Vertrag von Love, aber wenn überhaupt in irgendeiner Konstellation, dann Cavs Celtics bringt ein drittes Team rein, um ein bisschen mit dem Cap hin und her spielen zu können, aber nicht mit New York. Ach, das ist ja gerade, das ist ja eigentlich gerade das, was ich da positiv dran bewerte, dass du mit New York und Boston eben zwei Teams hast mit einem Arsch voll Cap Space. Und dass es dadurch wesentlich einfacher wird als ein straighter Deal zwischen den Cavs und den Celtics, weil gut, die Cavs könnten zwar einen einfachen Lauf abgeben, aber wie viel Spieler willst du denn, soll denn Cleveland dann von den Celtics aufnehmen? Ist richtig. Um quasi einen Gegenwert zu schaffen, und Boston wird einen Teufel tun und einen seiner Erstrunden-Picks wegzugeben, die sie sich teuer ertradet haben. Deswegen sage ich ja, wenn du eben diese Dreierkonstellation hast, die würden keinen Crowder abgeben, weil das einfach für die keinen Sinn machen würde. In dem Sinne, die würden vielleicht, was weiß ich, einen Lee, einen Avery Bradley, wen auch immer abgeben, aber der Gegenwert für einen Love, weil wir werden garantiert, wenn New York sich dazu bereit erklärt, werden wir garantiert nicht darüber reden, dass Boston dort einen Second-Round-Pick abgibt. Da geht es um ein oder vielleicht sogar zwei First-Round-Picks dieses Jahr und vielleicht noch ein nächstes Jahr, also drei First-Round-Picks in irgendeiner Art und Weise. Und das kann Boston machen, wir haben es ja im 101 erklärt, weil Boston ja für dieses Jahr insgesamt vier First-Round-Picks hat. Also wenn alle Protections so hinhauen, aber die könnten dieses Jahr zwei und dann noch den vom nächsten Jahr traden, weil sie auch für nächstes Jahr noch zwei, insgesamt drei First-Round-Picks haben. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ich könnte es mir vielleicht doch noch vorstellen, dass quasi ein Jay Crowder oder ein guter Spieler von Boston zu New York geht. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass Boston einen guten Spieler Richtung Cavs schickt. Aus dem einfachen Grund, weil die kriegen schon Carmelo. Und dann kriegen sie noch einen guten Spieler und die sind direkter Konkurrent um die Playoff-Plätze. New York könnte sicherlich dort mal angreifen, aber die wären immer unter ferner Liefen. Wenn die 8er Seed wären, dann spielen die in der ersten Runde gegen die Cavs und fliegen raus. Insofern ist das nicht ganz so tragisch. Aber Boston würde sich damit, gerade wenn man jetzt guckt, dass LeBron wahrscheinlich noch 2-3 Jahre spielt und Boston jetzt auf dem Weg ist, in den nächsten 2-3 Jahren richtig zuzulegen, du stellst dir damit ja selber ein Bein, wenn du Crowder's 24, das ist ein unheimlich guter Spieler. Insofern, ich sehe das nicht. Der ganze Deal wird meiner Ansicht nach so und so eine schwierige Angelegenheit werden. Schlichtweg, was Ralf schon gesagt hat, Dreier-Deals sind immer ein bisschen schwierig, aber wenn, wie gesagt, sehe ich 3 First-Round-Picks, 2 dieses Jahr, 1 nächstes Jahr zu New York gehen. Das würde auch bei denen irgendwo ins Szenario passen, ja. In das Rebuilding-Szenario, ich schätze mal, einer der First-Round-Picks wäre sicherlich, also der von Brooklyn schätze ich mal nicht, weil das der höchstgerankte ist, aber vielleicht der Mavericks oder ich weiß gar nicht, was der dritte ist, den sie noch haben, neben ihrem eigenen, und plus vielleicht ihren eigenen, das würde sicherlich Sinn ergeben, das wäre dann ein Pick wahrscheinlich in den Top 10 oder Top 12, sagen wir mal, Top 11, Top 12 und ein Pick in den, wenn Boston weiter auf Playoff-Kurs bleibt, in den 20ern, plus vielleicht noch einen der guten Picks, unter anderem ist ja auch noch ein Brooklyn-Pick da, nächste Saison, vielleicht dann noch einen der guten Picks für nächste Saison, das würde für New York Sinn machen, die würden 2 potenziell gute Spieler im Draft kriegen, plus nochmal einen Spieler durch ihren eigenen Pick. Dadurch könnten die sich innerhalb von einem Jahr eine relativ junge und ambitionierte Starting Five zusammenstellen. Das würde für die Sinn machen. Für die Cavs würde es Sinn machen, quasi Carmelo Anthony zu kriegen. Der Frontcourt bei den Cavaliers ist in gewisser Hinsicht, wenn alle fit sind, sowieso überbesetzt. Mit Varejao, Moskov, Thompson und LeBron, wenn er in die Richtung geht. Und Love. Insofern, wenn dort einer abgegeben wird und ein Carmelo Anthony kommt, der dann höchstwahrscheinlich auch mal auf Power Forward spielen kann, dann ist meiner Ansicht nach die Chance gegeben, dass das funktionieren könnte. Für die Celtics wäre Love ein Riesengewinn. Die würden einen großen Schritt nach vorne machen, weil ich annehme, dass sich seine Produktion erholen würde. Würden dafür 3 Picks oder 2 Picks abgeben, was vertretbar ist, hätten trotzdem noch 2 gute Picks diese Saison, könnten vielleicht sogar auf Ben Simmons hoffen, wenn Brooklyn, die scheiße sind, genug stinkt. Insofern, es ist meiner Ansicht nach gar keine schlechte Idee, aber wie Ralf schon sagt, die Frage ist natürlich auch, wie Volume-Shooters wie Kyrie Irving und Carmelo Anthony, die beide viele Würfe nehmen, harmonieren, wenn es schon jetzt eine Problematik ist, einen Kevin Love, der in seiner Zeit vorher bei Minnesota sehr gute Field Goal Percentage hatte und dementsprechend weniger Field Goal Attempts brauchte, offensiv einzubinden. Wie machst du das mit einem Volume Shooter wie Carmelo? Es kann natürlich auch sein, dass Carmelo sagt, du, ich bin 31, ich will den Ring, also schraube ich mich selber zurück und bringe mich da ein. Das muss man sehen. Es wäre auf jeden Fall kein Verlust für die Cavs unbedingt Love, zumindest in seiner jetzigen Form, loszuwerden, um es mal böse zu sagen. Insofern, persönlich gebe ich dem Ganzen einen neutralen Daumen. Ich weiß nicht, ob Ralf einen Daumen runter gibt. Ich gebe einen neutralen Daumen nicht, weil es für mich keinen Sinn macht. Dem Sinn des Trades gebe ich einen Daumen nach oben. Neutral gebe ich, weil es ein sehr schwieriger Trade aufzupullen sein wird. Also durchzusetzen und dass das alles hinhaut. Das sehe ich als schwierig an. Insofern gibt es von mir nur einen neutralen Daumen. Was sagt Ralf? Es ist schwierig. Ich würde es für die Teams einigermaßen eher beurteilen. Celtics würden definitiv Daumen hoch kriegen. New York eigentlich auch. Cavs eher Daumen runter. aber im Gesamtkonzept bleibt so eine 2-1, also eigentlich eher Daumen hoch, weil eher zwei Sieger, ein Verlierer auf dem Papier. Natürlich könnten die Cavs dann auf einmal auch oben schießen und Golden State 2.0 im Osten werden. Bezweifle ich, weil einfach da doch ein bisschen die Charaktere dann noch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber im Gesamten, okay, trotzdem Daumen hoch, weil New York und Celtics profitieren. Realistisch halte ich ihn aber 0,0. Okay, dann haben wir Atlanta, bei denen jetzt gerade die Gerüchteküche heiß kocht, wo es fast wie ein Komplettabriss klingt. Kyle Korver, Jeff Teague und Al Horford sind auf dem sogenannten Trade-Block. Das heißt, für die wird angeblich, muss man dazu sagen, das ist noch nicht vom Front Office oder sonst wo bestätigt worden, im Gegensatz zum Beispiel zu Howard, wo das schon vom Front Office der Rockets bestätigt wurde, dass da ein Trade-Partner gesucht wird. Es heißt, es wird gesucht. Hier stellen wir uns natürlich auch wieder die Frage, was macht das für einen Sinn? Meiner Ansicht nach macht das einen großartigen Sinn, weil, ich weiß, ich mache das häufiger, das liegt aber dran, weil, obwohl man es ihm nicht zutraut, er viele intelligente Sachen sagt. Ich schließe mich da Charles Barkley an. Charles Barkley hat im letzten Inside the NBA zu der Thematik gesagt, als Team bist du entweder Contender oder du bist im Rebuild. Es gibt keine Grauzone. Ja, die Hawks hatten im letzten Jahr eine historische Saison für die Franchise. Ja, die sind auch, die haben es immerhin auch ein Stück nach vorne geschafft in den Playoffs. Aber als ob die Eier ging. Ja, aber im Prinzip muss man sagen, wenn John Wall sich nicht verletzt hätte, wären die Hawks schon gegen die Washington Wizards rausgeflogen. Das ist einfach so die knallharte Analyse. Und dementsprechend, und dieses Jahr sieht man es ja, die Hawks sind zwar nicht schlecht, sind aber auch weit entfernt von dem, was sie mal waren. Letzte Saison, insofern muss man einfach sagen, die Hawks, weil wir die Thematik ja schon mal hatten, in der NBA gibt es immer keine UEFA Cup oder Champions League oder DFB-Pokal. In der NBA gibt es nur Sekt oder Zelders und die Hawks sind schlichtweg kein Team, das ein Contender ist. Die haben ein sehr gutes Team oder ein gutes Team zusammen, die spielen guten Teambasketball. Wir haben schon mal gesagt, es gibt keinen Go-To-Guy, das ist ein großes Problem. Es ist aber auch generell ein Problem, dass sie gut spielen, aber alle Spieler in dem Team, bis auf vielleicht die Jüngeren wie in Dennis Schröder, ihren Zenit erreicht haben. Paul Millsap wird nicht noch besser. Paul Millsap ist so gut, wie er immer sein wird. Das ist gut und an manchen haben den sehr gut, aber das reicht nicht, um der Go-To-Guy zu sein. Al Horford ist an manchen Abenden gut, an meisten sogar, aber an vielen Tagen auch manchmal nur durchschnittlich. So, auch der hat seinen Zenit erreicht. Jeff Teague versucht sich jetzt seit 4 Jahren daran, mal hinzukriegen, eine Offense zum Laufen zu bringen. Findet es aber geiler, permanent zu cutten, hat immer noch keinen richtigen Jumpshot. Die Assists kannst du eigentlich auch in die Tonne hauen, insofern ist das auch so wieder ein Ding für mich. Kyle Korver ist immer noch ein guter Spieler, guter Defender, sogar sehr gut und wird mit garantierter Sicherheit riesen Interesse bei anderen Leuten verursachen, ist aber schlichtweg einfach langsam alt und das wird nicht besser. So, und die Frage ist jetzt, die sich die Hawks stellen müssen. Und wie gesagt, da ist das, was Charles Barkley sagt, spot on. Wo willst du hin? Wenn du nach oben willst, dann war es das mit dem Team. Weil es geht nicht weiter nach oben. Das ist die Decke des Teams. Die wird nicht höher. Das ist einfach das, was es ist. Und dementsprechend kann man sagen, okay, wir spielen jetzt mit dem Team noch 3-4 Jahre, bis die alle 35 sind, erreichen immer die Playoffs, schaffen es vielleicht schon mal eine zweite Runde. Spielen dort einen vernünftigen Basketball und scheiden aus. Oder ich sage, okay, wir haben uns jetzt nicht unbedingt vertan, weil es ist ja eine gute Mannschaft, aber wir haben quasi den Zenit der Mannschaft erreicht. Wir haben festgestellt, im Osten mag es vielleicht noch einen ordentlichen Level haben. Spätestens, wenn es gegen den Westen gehen würde, würden wir keinen Stich gegen die Top 4 Teams dort sehen und dementsprechend wäre es wahrscheinlich Zeit, ein Rebuild zu machen. Und das wäre die Trades, die quasi vorgeschlagen sind, oder die Leute, die auf dem Trade-Block sind, wären sinnvolle Abgänge. Jeff Teague ist ein junger Spieler nach wie vor, hat aber einen Vertrag, der ausläuft, sein Rookie-Scale-Contract, das heißt, man könnte ihn unter Vertrag nehmen, er ist Restricted Free Agent, aber die Hawks sind wahrscheinlich der Meinung, und da stimme ich hinzu, dass Jeff Teague kein Max-Contract-Player ist und die Chancen auf dem dies Jahr eher dünnen Free-Agent-Markt sind, dass er Max-Money angeboten kriegen wird von anderen Teams. Dementsprechend würden die Hawks ihn ohne Gegenwert verlieren. Also macht es Sinn, ihn jetzt noch zu versuchen oder Leute zu bringen, egal für was. Am besten natürlich für zukünftige Picks, vielleicht auch für einen guten jungen Backup in 2021. Ich meine, Utah hat, ich meine, Trey Burke ist verletzt, aber Utah hat mit Dante Exum und Roel Neto zwei Leute, die ordentlich sind und könnten und würden wahrscheinlich einen erfahreneren Point Guard mit mehr Scoring Output gutheißen in ihrem Team. Horford ist dasselbe. Ähnliche Situation wie Paul Millsap letztes Jahr. Vertrag läuft aus. Ist ein Spieler, der höchstwahrscheinlich nicht unbedingt Max Money kriegt, aber ordentliches Geld, ist aber auch schon 31. Das heißt, auch da, Gefahr der Zeit schlägt irgendwann zu. Und Kyle Korver hatten wir gerade schon, Alter. Aber alle drei Spieler, und deswegen würde ich dem Ganzen einen Daumen hoch geben, nicht unbedingt dafür in ein Rebuild zu gehen. Das ist einfach nur eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Nochmal zu gucken, ob man das Team besser aufstellen kann. Sondern schlichtweg, weil auch die richtigen Leute auf den Trade-Block gestellt werden, nämlich die, die höchstwahrscheinlich das höchste Interesse haben. Paul Millsaps Vertrag ist relativ fett und langfristig. Dementsprechend wird es da kaum Interesse geben, weil nicht der Cap-Space vorhanden ist. Aber Horford hat einen ordentlichen Vertrag, der sich unter die Leute bringen wird. Und nur noch einen Jahresvertrag. Das heißt, die wenigsten gehen ein Risiko damit ein. Aber er nimmt halt seine Bird-Tiers mit, was für die meisten aufnehmenden Vereine sicherlich positiv wäre. Jeff Teague läuft auch aus, auch wieder dieselbe Situation, würde aber entsprechend sicherlich auch Interesse haben, alleine weil er ein relativ junger Point Guard ist. Und Kyle Korver, unabhängig davon, ob Vertrag ausläuft oder nicht, ist nach wie vor ein Top-Spieler und einer der wenigen wirklichen guten Shooting Guards in der Liga, die relativ dünn gesät ist mit guten Shooting Guards. Insofern würde es Sinn machen, vielleicht Picks, vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler. Ich fände es nicht schlecht, wenn die Hawks ein Rebuild machen. Nicht um quasi die Konkurrenz zu entfernen, sondern schlichtweg, weil ich denke, das Team hat seinen Zenit erreicht und könnte einen Push durch Draftpicks oder vielleicht durch Spieler, die man ranholt, gut gebrauchen. Zusätzlich würde es eine ganze Menge Capspace öffnen. Insofern kriegt das Gerücht von mir einen Daumen nach oben. Also ich muss auch sagen, von Anfang an, wo ich das schon gehört habe, habe ich so gedacht, Mensch, mutig. Also einfach mutig aus dem Sinne, sich selbst einzugestehen, wie Christopher schon sagt, Zenit ist erreicht. Wir müssen jetzt mal gucken, im richtigen Moment den Absprung zu finden. Viele Teams habt ihr auch bestimmt schon mitgekriegt, wenn wir uns drüber unterhalten haben, gerade als es um die Coaches ging. Die verpassen das, entweder verpassen sie es, weil sie nicht hingucken, oder verpassen es aus Ignoranz, aus Arroganz. Aber hier einfach mutig zu sein und zu sagen, okay, wir haben gute Spieler, um die eigentlich die Mannschaft in den letzten Jahren gut funktioniert hat, teilweise super funktioniert hat. Ich meine, sie waren die Ersten, wo ich glaube, der komplette Starting Five Player of the Month im Januar 2015 war. Oder Player of the Week, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, aber unabhängig davon, es war halt mal die komplette Starting Five und das gab es vorher noch nie. Und das spricht auch für die Mannschaft. Ich denke auch, Budenholzer ist ein Coach, wo man sagt, mit dem können wir auch weitergehen, einen neuen Weg einschlagen, der dann auch den IQ irgendwo mitbringt, vielleicht zu gucken, wen man gebrauchen könnte. Vom Abgeben her, also, wie auch schon richtig gesagt, ein Korver, das, und wenn du den nur als Bankspieler holst, ich denke mal, da wird immer noch seine 10, 15 Minuten sofort schnell heiß laufen können von draußen, würde sich auch jedes Team die Finger danach lecken, besonders wenn man jetzt sieht, dass jetzt der Vertrag nicht mehr der fetteste ist, das Risiko ist nicht groß durch die Länge. Mhm. Bei den anderen beiden ist die Idee aus Sicht Atlanta gut. Ich weiß halt nur nicht, wo die Abnehmer dann wirklich zu finden sein könnten. Gerade jetzt so vom Interesse her der einzelnen Teams. Mit den Verträgen ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, Daumen hoch, Hut ab für den Mut, dass sie das machen wollen. Dass sie das auch so, vielleicht jetzt nicht direkt durch das Front Office, aber das ist ja durchgerutscht, zu sagen, wir machen es jetzt, bevor wir dann im Sommer gar nichts mehr für die Spieler kriegen. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach auch eine Überleitung machen zu einem anderen Gerücht, das das Internet ein bisschen erhitzt hat, uns beide auch ein bisschen die Köpfe zum Kochen gebracht hat, nicht im Sinne... jetzt immer, wenn es um den Spieler geht. Ja, nicht nur das, aber einfach aus dem Punkt, wer soll ihn nehmen, alleine vom Vertrag her, das ist unser Freund Dwight Howard, den ja die Houston Rockets jetzt anbieten wie, weiß nicht, das Lamm zum Schlachten. Naja, ich würde eher sagen, wie Sauerbier. Oder Sauerbier, ja. Unsere Idee für den Grund, wir haben es ja schon mal angesprochen, es läuft einfach nicht bei Houston, gerade mit Harden und Howard, wie erwünscht. Da macht man natürlich 50-50, wer von den beiden geht. Man hat sich jetzt aufgrund des Körpers, denke ich einfach mal, und da muss ich von ihm wirklich mehr erwartet hat. Ich meine, wir haben von Harden nicht wirklich viel erwartet, uns ist es auch am Ende egal. Seine Defense ist das andere, aber offensiv hat er das gebracht, was sie ihm... was sie sich erhofft haben, als sie ihn von Oklahoma geholt haben. Aber bei Howard, denke ich mal, jetzt so nach 2-3 Jahren ist einfach, ja, der Punkt, wo man sagt, da kommt, da wird nicht mehr viel kommen. Sein Körper wird nicht mehr der werden, der sein, der war, wo er noch topfit war. Also versucht man, ihn jetzt loszuwerden. Gut. Alles schön und gut. Man hat, ich hatte gelesen, man hat ihn Toronto angeboten. Man darf natürlich auch hier, wie gesagt, ihr merkt es ja schon, man kann auch mal einen Spieler anbieten. So, GM A ruft GM B an, sagt, hier, ich habe den und den Spieler. Habt ihr Interesse? Wenn ja, was wollt ihr bieten? Nichts gegen Houstons GM, aber ich glaube, als er den Anruf bei Toronto gemacht hat, sollte er ihn wirklich gemacht haben, hat sich der GM von Toronto erstmal so versucht, das Lachen zu verkneifen. Ja, weil ich glaube, da hast du ja auch bloß noch schallendes Gelächter über die Telefonleitung gehört. Weil ja wirklich Toronto, von denen, die mal jetzt so durchgehen werden, Adressen, die jetzt wir uns überlegt haben und die genannt wurden, mit einer der unnötigsten Anrufe dann am Ende sein müsste, weil weder Bedarf noch von überhaupt den Cap am Ende zu haben. Anderes Gerücht, was rauskam oder was durchgesickert war, jetzt ich habe keine richtig gute Quelle, aber eine deutsche Basketballseite hatte halt mal eine Fotomontage im Trikot der Mavs. Da hatten wir mal so Bilder geguckt, das wäre einfach Capspace-mäßig. Also die Mavs würden das Capspace technisch nicht stemmen können. Die Mavs sind derzeit 5 Millionen über dem Cap, unter anderem aufgrund der Verträge von Parsons und Wesley Matthews. Dementsprechend müssten sie einen von beiden plus noch zwei oder drei andere Roleplayers abgeben, um die 23 Millionen oder 24 Millionen, die Dwight Howard kostet, aufzunehmen. Insofern absolut hohl. Mal abgesehen davon, dass Ralf und ich uns relativ einig sind, dass es im Prinzip zwei Voraussetzungen für den Trade gibt, das müssen wir mal dazu sagen. Die erste Voraussetzung ist, dass man keinen direkten Konkurrenten in der eigenen Conference stärkt, weil das würde für die Rockets, die quasi bei 500 stehen und versuchen, in die Playoffs zu rutschen, absolut keinen Sinn machen. Das heißt, Warriors, Spurs, Thunder, Clippers kannst du rausstreichen, allein schon aufgrund des Cap Spaces. Mavericks kannst du rausstreichen, Trailblazers, Jazz. Jazz könnte vielleicht den Cap Space irgendwo locker machen, aber wäre auch ein direkter Konkurrent. Und alle Teams dahinter sind so weit vom Playoff Race mittlerweile schon entfernt, dass es für die, also es gab unter anderem immer Pelicans, aber das ist eigentlich alles Schnulli, weil entweder haben die nicht die Assets, um einen Deal sinnvoll möglich zu machen, oder sie sind einfach schlicht so weit entfernt, dass es für sie keinen Sinn machen würde, ein gutes Asset, sei es ein Pick oder ein Spieler, abzugeben, nur um Howard zu kriegen. Also wir waren uns relativ einig, Western Conference nicht, Capspace auch, aber das ist nicht das, das waren nicht unsere quasi eigene Definition, wie der Trade aussehen muss. Wie gesagt, Western Conference nicht, sind wir uns relativ sicher. Der Spieler und Howard muss, wenn er kommt, wird nur zu einem Team gehen oder wird nur von einem Team geholt werden, deren Chancen auf Teilnahme an den Playoffs er automatisch verbessert. Sonst hole ich keinen Spieler selbst für ein Jahr für 24 Millionen. Das heißt, im Prinzip fällt der Westen raus. Wir haben eine ganz verquere Idee, beziehungsweise ganz weit abgehoben mit den Memphis Grizzlies. Die hätten den Trade, den Cap-Freiraum. Da wäre aber quasi, die müssten halt der halbe Starting Five abgeben. Würde aber nicht sonderlich viel Sinn machen, weil, obwohl die sich relativ sicher sind, dass er ohne Gasol die Playoffs verpassen, werden wir das Problem haben, sind die immer noch neun Punkte neun Spiele im Plus. Dementsprechend sehe ich da nicht wirklich viel Sinn dahinter, aber nur, um es mal als Gedankenspiel zu haben. wir haben Cap Space mit einbezogen, wir haben Team 1, also Spielerliste 1, darauf stehen Randolph, Conley und Green. Davon müssten die Grizzlies 2 abgeben. Genau. Und Team 2, beziehungsweise Spielliste 2, auf der stehen Wright, Lee und Allen. Und da müssten die Houston Rockets einen aufnehmen. Das heißt, plus Howard müssten die Houston Rockets zwei Minimum-Contract-Spieler rüberschicken, weil das sonst nicht funktioniert, weil du sonst wieder da über diese Grenzwerte bist, wie viel Kohle du aufnehmen kannst, wenn du über den Cap bist. Aber das ist unsere am weitesten entfernte Möglichkeit, die wir uns vorstellen. Ralf kann ja mal über seine geliebten Cavs reden. Genau, und hier halt weniger, weil Christopher meinte noch Playoff-Schub. Der Hintergedanke für die Mannschaft wäre eigentlich am Ende nicht einfach aus einem sicheren Conference-Champion im Osten einen Titelkandidaten im Duell gegen Spurs oder Warriors zu machen auf dem Papier. Und das wären einfach irgendwo die Cavs, weil man dann auch sagt, okay, guckt man sich die Teams an, gerade wie schon mehrmals erwähnt mit dem Cap, da hätte man wenigstens noch zwei Spieler. Wir haben uns da überlegt, in dem Trade mit Thompson und Varejao, was erstmal Sinn ergibt, in dem Sinne, wie schon erwähnt, vom Cap. Die Cavs hätten. Das wären die einzige Kombination, die Sinn ergeben würde. Die Cavs hätten unter dem Korb einen mit Howard, wenn er fit ist und wenn er wieder so wäre wie vorher, der ein bisschen. Nicht Moveset, aber der halt ein bisschen Verteidigung mitbringt, der Rebounden mitbringt. Natürlich würde jetzt der andere Deal oder überhaupt, ist ja auch egal, selbst wenn der andere Deal zustande kommen würde, das Hauptproblem für mich bleibt natürlich auch wieder das Scoring. Das Ding, die Starting Five wird sowas von aufgebläht, dass die theoretisch am Ende scoring-technisch alles macht und die Bank, während sie auf dem Platz ist, dafür sorgt, dass der Gegner nicht zu weit aufholt in der Zwischenzeit. Also spielerisch vom taktischen her total unnötig und total sinnfrei. Auch wenn am Ende mit Thompson, es wird ein guter Rebounder, aber kaum ein Scorer weggegeben. Über Varejao brauchen wir nicht reden. Ob den aber am Ende die Rockets nehmen, ist die nächste Frage, weil dann haben sie. Varejao ist immer verletzt. Ja. Was erlauben Varejao? Da haben wir dann von dem einen Langzeitverletzten zum nächsten Langzeitverletzten. Ja, mit Thompson würden sie einen ordentlichen Rebounder kriegen, aber das war es dann am Ende auch. Also, wie ihr merkt schon, irgendwie. Man kann verstehen einigermaßen, dass Houston ihn loswerden will, aber die könnten sich auch am Ende mit Howard zusammen vor die Wand stellen, auf die Wand alle möglichen Embleme der anderen 31 Clubs malen und das würde genauso viel bringen, als abzutelefonieren, weil keiner wird aktuell mit dem Vertrag, mit dem Verletzungspech und dazu noch mit dem, ja, ich sag das wirklich mal formtief nach der letzten Verletzung, weil er ist nicht der Alte geworden, diesen Howard für diesen Vertrag aufnehmen. Das Risiko ist einfach viel zu groß. Der mag 5 bis 10 Spiele dann wieder fit sein, legt, keine Ahnung, 2015 im Schnitt dann auf, macht vielleicht noch nicht. Also 20 hat er, glaube ich, schon seit 3 Jahren nicht mehr aufgelegt. Wir gehen mal davon aus, er wird mal kurz der Alte. macht dann vielleicht noch 2 Blocks oder so. Hoffnungsserum getrunken, oder wie heißt das bei der Jägermeister? Jägermeister. Dann noch vielleicht 2 Blocks. Ist jetzt, wie gesagt, auch egal, aber das Risiko, dass er dann wieder verletzt ist und so weiter und so fort, also kurz und knapp, ja, ich verstehe, dass Houston ihn abgeben will, aber aufgrund, dass es keinen Abnehmer gibt, vielleicht überrascht uns die Liga noch bis zum Ablauf der Trading Deadline und da wäre ich wirklich überrascht, aber dafür gibt es erstmal einen dicken Daumen runter, weil das Ding macht überhaupt keinen Sinn, ihn anzubieten. Naja, es macht Sinn, ihn anzubieten, aber es macht keinen Sinn, für jemanden ihn aufzunehmen. Ja, dann macht es aber auch keinen Sinn, ihn anzubieten, wenn ich eh keinen habe. Ja gut, das weißt du ja nicht, bis du fragst. Es kann ja sein, dass es, pass mal auf, guck dir mal die Cavaliers an, wenn die teilweise gedraftet haben und dergleichen mehr. Also es gibt überall in der Liga GMs, die leicht in einer Klatsche haben. Vielleicht wollen die ja die Brooklyn Nets haben, im Tausch gegen ihre letzten 2 guten Spieler, Brook Lopez und Thaddeus Young. Das heißeste Gerücht war ja die Celtics, wo ich gesagt habe, das wurde ja sogar auf Bleacher Report, Celtics have the cap space and should pull the trigger, wo ich sage, warum? Die Celtics, ja natürlich, Celtics brauchen angeblich Defensive in der Mitte. Mag sicherlich richtig sein, auf der anderen Seite, warum sollte ich irgendwelche Assets, selbst ein Second-Round-Pick für einen halbtoten Spieler abgeben, der im Prinzip nur ein Post-effektiv ist. Die Celtics spielen nicht so. Und Bradley lässt auch nicht so, Brad Stevenson lässt auch nicht so spielen. Insofern, es macht null Sinn für die Celtics, deswegen weiß ich nicht, warum auf Bleacher Report gesagt wird, ja, die sollten das machen. Warum? Was soll das bringen? Vor allem nach einem Jahr ist er höchstwahrscheinlich weg und wenn nicht, dann verlangt er trotzdem wieder einen Max-Contract oder irgendwo in die Richtung und das bringt er einfach nicht mehr leistungstechnisch. Wir reden über einen Spieler, der an einem guten Tag zwar immer noch defensiv stark ist und defensiv Rebounds holt, aber selbst an einem guten Tag seltenst noch über 16, 17 Punkte rauskommt und das ist einfach keine 24 Millionen Dollar wert. Und du kriegst also, ja dann auch noch mit dem auslaufenden Vertrag das nächste Problem bei ihm, was ich ja gar nicht bedacht habe, nach den ganzen Schoten, die er bei seinen letzten zwei Clubs gerissen hat. Aber das Ding ist halt ganz einfach, mal abgesehen davon, dass du halt bei Howard auch in den letzten Jahren, auch schon während der Los Angeles-Zeit, nie so wirklich das Gefühl hattest, dass der eigentlich noch Lust hat, Basketball zu spielen. Das kam mir vor wie so ein bisschen ein Hobby für ihn. Insofern kannst du die Geschichte, wie Ralf sagt, sehe ich auch Daumen runter, dass da irgendwas passiert. Ich sehe es nicht. Ich meine, es ist Noble von den Rockets, dass es versuchen, irgendwie da was in Bewegung zu setzen, aber ich sehe es einfach nicht kommen. Vielleicht überrascht uns noch irgendjemand. Also, weil wie gesagt, wir haben ja unser Ding angelegt, weil es macht keinen Sinn. Du holst nur jemanden, wenn der, also jemanden für das Geld und für die Assets, die da garantiert schlucken wird, quasi wenn du ihn haben willst, holst du nur, wenn er dir in Playoffs weiterhilft, beziehungsweise dich in die Playoffs pusht. Und da sehen wir kein Team, bei dem das irgendwo Sinn machen würde oder finanziell überhaupt machbar. Also weder zum Beispiel die Hornets, um den Al Jefferson zu ersetzen, noch die Bulls, noch sonst wen. Also die Bulls, ja, da haben wir uns überlegt, oder ich mir, naja, man könnte ja Derrick Rose traden für Howard, so direkter Trade, Rose für Howard. Die Rockets hätten damit wahrscheinlich ihr Problem auf Point Guard gelöst und die Bulls hätten endlich wieder einen klaren Center. Insofern, keine Ahnung, ich halte es aber auch für relativ unwahrscheinlich. So, wir sind schon relativ weit über der Zeit. Die letzte Sache, die ich bloß noch ansprechen will, ganz kurz, die Marquise Morris Geschichte bei Phoenix, habe ich schon im ersten Podcast mal angesprochen hinsichtlich, ich entscheide als GM, obwohl der Trainer dagegen ist und beide Spieler dagegen sind, einfach mal, dass ich den Zwillingsbruder eines meiner Starting Five Spielers trade, einfach mal so aus Jux und Dollerei und der macht dann natürlich zu. Ich meine, was man da von seiner Persönlichkeit, seinem Charakter hält, das steht jetzt mal außer Frage, dass das unprofessionell ist. Ich kann es aber auf dem persönlichen Level in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Dementsprechend hat er sich im Training verhalten, hat sich auf dem Platz verhalten, wenn er gespielt hat. Das große Problem bei ihm wird sein, oder ist gewesen, weswegen er immer noch nicht getradet wurde, dass er, wenn er spielen will, wenn er Lust hat zu spielen, ein unheimlich wichtiger Spieler sein kann, in einer ganzen Menge Kategorien, die er Stats abliefern kann, ein guter Mannschaftsspieler ist, aber keiner weiß, ob er das Niveau wieder erreicht, weil er hat das Niveau erst letztes Jahr erreicht, hat sich jetzt entschieden, dass er keine Lust mehr hat, weil sein Zwillingsbruder nicht mehr da ist und kackt jetzt ab. Das heißt, keiner weiß, war das ein Flug letztes Jahr, war das ein Zufall, war das einfach Glück oder ist das Level, das er eigentlich erreicht hat, wenn er Basketball spielt mittlerweile. Dementsprechend bieten die Suns ihn mehr oder minder unter der Hand schon seit Anfang der Saison wie Sauerbier an. Persönlich denke ich aber, dass die Situation sich bis zur Trade-Deadline löst, egal gegen was, aus dem einfachen Grund, weil du selbst, wenn du tankst und wenn du einen neuen Coach hast und so weiter, du willst keinen Spieler im Team, der dir die restlichen 30, 35 Spiele durch seine Art, die eigene Mannschaft runterzuziehen, versaut und entsprechend mit einer entsprechenden Fleppe ins Vorbereitungstrainingslager kommt und so weiter und so fort. Deswegen, ich sage da Daumen hoch. Erstens, weil es Sinn macht von der Teamchemie her und zweitens, weil du das einfach nicht länger herauszögern kannst, es sei denn, du bist als GM ein bisschen Masochist und bist der Meinung, du findest das geil, wenn sich dein Team in der Kabine an die Gurgel geht und dir ein Spieler im Team am liebsten eine Kehle durchschneiden wollen würde. Kann ich eigentlich nur kurz und knapp einfach nur zustimmen. Also ich bin jetzt in der Materie nicht ganz so drin gewesen wie Christoph, aber man hört es ja schon irgendwo, das hat teamchemisch und überhaupt keinen Sinn und Zweck der Sache, da irgendwie noch weiter festzuhalten. Also man hofft für beide Parteien persönlich für den Spieler mehr, dass er irgendwo unterkommt, wo er einfach wieder Spaß am Spiel finden wird. Ja, wie gesagt, ist ein guter Spieler. Ich denke mal, Teams sollten da die Chance nehmen. Phoenix, wenn Phoenix Capspace-technisch nicht so überladen wäre durch unter anderem auch Tyson Chandler, hätte ich vielleicht sogar gesehen, dass Howard nach Phoenix kommt für Markieff Morris. Ich meine, eine Möglichkeit für Phoenix, ihn zu holen, wäre zu sagen, wir geben Tyson Chandler und Markieff Morris an Houston ab, was vielleicht für Houston Sinn machen würde. Die Frage ist, ob es für Phoenix Sinn macht, weil ist in einem klaren Tank-Mode. Insofern sehe ich das nicht. Wo immer er auch endet, hoffen wir mal, dass er wieder Spaß am Spiel findet, weil so viele junge Power-Forwards, die so unterschiedlich einsetzbar sind wie er, wenn er gut spielt, haben wir nicht. Deswegen, und wie gesagt, I like to see the big man flourish. Also er ist ein Big Man. Insofern würde mich das freuen. Wie gesagt, wir sind diesmal ein bisschen über die 2 Stunden gekommen. Weil wir natürlich auch eine ganze Menge hatten, was wir heute durchgenommen haben. Gerade die Trades, habt ihr ja gesehen, ist teilweise nicht so einfach, ja, wie es auf Bleacher Report und Yahoo und sonst wo immer dargestellt wird. Es ist nun mal nicht NBA 2K 15, 16, 17, 18, wann auch immer das, was auch immer dann rauskommt, wenn ihr das anhört. Es ist nicht so einfach. Da gehört viel dazu, neben Teamchemie, neben Sinn für das Team überhaupt, eben auch der Capspace, was vielleicht nächstes Jahr einfacher wird mit der Erhöhung. Insofern hoffen wir einfach mal, dass wir euch erstmal ein gutes Recap vom All-Star-Game gegeben haben. Gleichzeitig auch vielleicht ein paar Rookies, die ihr vielleicht nicht so auf dem Radar hattet. Und natürlich euch vielleicht auch mal ein bisschen eine Fan-Meinung, aber eine, die vielleicht ein bisschen fundierter erklärt ist als das, was man so auf Bleacher Report und sonst wo liest, zum Thema Trades, die momentan so die letzten 2 Wochen besonders durch die Medien gegeistert sind. Insofern guckt doch einfach mal, wenn die Trade-Deadline ranrückt, was sich bewegt, und dann werden wir alle mal sehen und vielleicht können wir das dann schon im nächsten Podcast besprechen, ob wir recht hatten oder ob nicht. Wie gesagt, unsere Prognose war, dass der Dreier-Deal zwischen New York und Boston und Cleveland funktionieren könnte und die da wahrscheinlich darauf hinarbeiten würden. Unsere Prognose war, dass Howard kein Zuhause findet. Unsere Prognose war, dass Morris definitiv das Team wechselt, egal wohin. Und wen hatten wir noch? Die Hawks, und da hoffen wir genau, einfach mal, dass die ihr Ziel erreichen können, die Spieler gut unterbringen und dafür das kriegen, was sie sich, ich denke, einfach mal erhoffen. Ja, so, insofern, das war's für dieses Mal. Ihr habt jetzt 2 lange Episoden plus die Basketball 101. Das heißt, der nächste Podcast, ich denke mal, er wird so 1 oder 2 Wochen auf sich warten lassen. Muss einfach erstmal wieder was passieren. Genau, einfach damit wir auch ein bisschen Stoff sammeln können. Kommentiert, ihr Facebook-Gruppe findet ihr in unserem, im Hauptartikel auf dem Blog. Ansonsten könnt ihr auch direkt im Blog kommentieren oder ihr schreibt eine Rezension auf YouTube, was auch immer. Wir würden uns über Feedback freuen, über Fragen, über Kommentare, über Themenvorschläge, dafür machen wir das und das hilft uns auch, einen Podcast zu strukturieren, den ihr euch gerne anhört und der nicht total an quasi unserer Hörerschaft vorbeigeht. Genau. Insofern haut rein. Wieder schauen, reingehauen. Genau. Ball don't lie. I don't know what this is, Dee. No. Barbecue chicken alert. Barbecue chicken alert. You can't guard this man. You marinate him, you season him, huh? And then you cook him. Barbecue chicken alert. He's going on a trip on a little rocket ship. Did they do a little lifestyle? What's crazy?